Wissenschaft im Brennpunkt. Kaum auszumachen, was dem Kleinen die Laune verdorben hat. Aber es geschah gründlich. Die kleinen Ärmchen rudern wie wild, der Kopf wird rot und röter und der aufgerissene Mund rührt unbändige Protestlaute in die Welt hinaus. Die Mutter hat schon alles versucht. Trösten, anlachen, summend mit dem Kleinen durchs Haus gehen. Sämtliche Lieblingstiere waren schon im Einsatz, aber alles vergebens. Dabei bleiben und Geduld haben, denkt sie sich schließlich nüchtern und weise. Irgendwann renkt sie's schon wieder ein. Der widerspenstigen Zähmung. Forschungen zur Regulation der Gefühle. Eine Sendung von Martin Hubert. Gefühle bestimmen unser Leben entscheidend mit. Wobei sie nicht nur unsere alltäglichen Stimmungen beeinflussen. Sie können, gerade wenn sie nicht richtig reguliert werden, auch gesundheitliche Folgen haben. Sie können uns regelrecht krank machen und zu psychosomatischen Störungen führen. Eine Grundfrage der Wissenschaftler, die sich mit Gefühlen beschäftigen, lautet daher: Was macht Gefühle eigentlich so einflussreich? Und warum sind sie oft so schwer zu zähmen, und zwar nicht nur bei Säuglingen und Kleinkindern? Die Biologen sagen, weil Gefühle auf spontanen körperlichen Reaktionen beruhen, und die lassen sich bekanntlich nur bedingt beherrschen. Viele Neurowissenschaftler unterscheiden daher zwischen dem körperlichen und dem psychischen Aspekt des Gefühlslebens, zwischen Emotion und Gefühl. Antonio Damasio etwa von der Universität von Iowa definiert Emotionen als unbewusst ablaufende Veränderungen des inneren Körperzustands, die in Reaktion auf bestimmte Reize in Gang kommen. Gefühle sind dann das daraus entstehende bewusste Erleben. Jemand hat uns verlassen. Wir kennen die Gründe, können sie aufzählen, möchten sie verstehen. Aber parallel dazu läuft in uns ein inneres Geschehen ab. Hormone und Nervenbotenstoffe werden ausgeschüttet, der Herzschlag verlangsamt sich, der Atem wird schwerer, einige innere Organe arbeiten nicht mehr optimal. Die Signale dieser physiologischen Veränderungen fließen auch in Hirnzentren, welche die inneren Zustände des Körpers kartieren und zusammenfassen. Eine Emotion wurde im Organismus etabliert. Daraufhin werden zusätzliche Hirngebiete tätig, die diesen emotionalen Zustand in eine Vorstellung umsetzen. Wir spüren, wie unser Denken und Vorstellen dunkel und schwermütig wird. Wir erleben das Gefühl, traurig zu sein. Dass Gefühlserlebnisse eine körperliche Grundlage haben, ist heute kaum mehr umstritten. Kultur- und Sozialwissenschaftler fügen der Diskussion um die Gefühle aber noch einen weiteren Gesichtspunkt hinzu. Emotionen werden nicht nur gefühlt, um Kenntnis über die eigene innere Befindlichkeit zu erlangen, die erlebten Gefühle werden auch ausgedrückt, um dem anderen Menschen etwas mitzuteilen, mit ihm zu kommunizieren. Das mürrische Verziehen der Mundwinkel, wenn man sich über jemanden geärgert hat, der aggressive Tonfall, der Wut Ausdruck verleiht, der warme Blick, um seine Zuneigung zu zeigen. Solche Formen des emotionalen Ausdrucks und Kommunizierens müssen gelernt werden. Gefühle sind also auch ein Kulturprodukt. Wie vollzieht sich dieses Lernen und wie regulieren wir dabei die Natur unserer Gefühle? Wie stark können wir Emotionen überhaupt bewusst kontrollieren und wann geht dabei etwas schief? Unter welchen individuellen und kulturellen Bedingungen machen Gefühle krank? Seit einigen Jahren haben Wissenschaftler begonnen, sich verstärkt mit diesen Fragen der biokulturellen Gefühlsregulation zu beschäftigen. Am CIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld, haben sich Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zusammengetan, um die bisherigen Forschungsresultate zur Gefühlsregulation zusammenzutragen und neue Impulse zu geben. Manfred Holodinski, Psychologieprofessor in Bielefeld, gehört zu ihnen. Er nähert sich dem Problem der Gefühlsregulation in entwicklungspsychologischer Perspektive. Welche Gefühle kann ein Säugling von Geburt an artikulieren und wie werden diese dann über die Jahre hinweg verändert? Es ist nicht so, dass sie die ganze Repertoire an Gefühlen schon zeigen, sondern dass man eigentlich so 5 zentrale Gefühle haben. Sie haben sowas wie Distress, das ist Weinen, sie haben Freude, Lächeln, sie haben Ekel und sie haben sowas wie auch Angst schon. Und sie haben auch sowas wie Neugierde, Interesse. Aber das sind eigentlich noch sehr, sagen wir mal, rudimentäre Ausdrucksformen. Eltern müssen dann, und das ist das Besondere an diesen Gefühlen von Kindern, dass sie eigentlich an uns gerichtet sind oder an die Bezugspersonen und dass die dann interpretieren sollen, was will das jetzt von mir, was ist das? Und sie müssen dann anstelle des Kindes handeln, also sich um seine Bedürfnisse kümmern. Das heißt, Gefühle sind dort am Anfang etwas, was anderen berühren soll. Säuglinge können nicht sprechen, also müssen sie ihre Bezugspersonen berühren, indem sie Gefühle auslösen. Durch Schreien, Brabbeln, Lächeln, Augenrollen, Strampeln, Fuchteln. Über die passende oder unpassende Reaktion der Bezugspersonen lernen sie, wie sie ihre inneren emotionalen Zustände am besten mitteilen können. Gemäß dem Schema, ich fühle mich schlecht, habe Hunger, werde ärgerlich. Wenn ich so und so schreie und herumgestikuliere, kommt die Mutter und gibt mir Milch. Ich fühle mich besser, freue mich und lächle. Auch Mutter lächelt. Am Anfang des Werdens der Gefühle steht also die Absicht, sich sozial mitzuteilen im Vordergrund. Dementsprechend existiert von Geburt an ein spezielles Emotionssystem, das empfindlich auf mangelndes soziales Verständnis reagiert, das sogenannte Paniksystem. So taufte es der renommierte Neurobiologe Chuck Penksepp von der amerikanischen Bowling Street Universität, der es ausgiebig studiert hat. Es war vielleicht keine sehr gute Idee von uns, dieses Emotionssystem als Paniksystem zu bezeichnen, denn es ist im Grunde ein Trennungsschmerz- oder Trennungsangstsystem. Wenn eine Mutter und ein Kleinkind voneinander getrennt werden, dann empfinden beide Schmerz. Und psychischer Schmerz wird durch Weinen angezeigt. Das bezeichnen wir als Trennungsschmerz. Es gibt dafür tatsächlich ein besonderes Emotionssystem im Gehirn von allen Säugetieren. Normalerweise ist es stärker aktiv, wenn wir jung sind. Wenn es aber plötzlich im Erwachsenenalter überaktiv wird, dann führt das zu Panikattacken, deshalb der Name. Dieses evolutionär uralte Trennungsschmerzsystem hat wohl die Funktion, uns anzutreiben, soziale Bindungen einzugehen, eben um Angst, Ärger und Panik zu vermeiden. Es ist ein äußerst wichtiges Emotionssystem und man sollte sich nicht so sehr an dem Wort Panik stören. Interessant ist, dass dieses Trennungsschmerzsystem offenbar eng mit dem Hirnsystem zusammenhängt, das auch bei körperlichem Schmerz aktiv wird. Chuck Penksepp hat dieses Zusammenspiel zunächst bei Tieren untersucht und bestätigen können. Jüngste Studien zeigen, dass es genauso beim Menschen existiert. Mit bildgebenden Verfahren ließ sich nachweisen, wenn Personen sozial ausgeschlossen und missachtet werden, kommen im menschlichen Gehirn genau die gleichen Mechanismen in Gang wie bei jungen Tieren, die von ihren Eltern getrennt wurden. Es scheint also ein uralter evolutionärer Tatbestand zu sein, dass soziale Zurückweisung nicht nur psychischen Schmerz erzeugt, sondern im Organismus wie körperlicher Schmerz wirken kann. Die Existenz dieses Trennungsschmerzsystems untermauert neurobiologisch eine These, von der die Entwicklungspsychologen schon lange ausgehen. Die Art und Weise, mit der Bezugspersonen auf die Bedürfnisse von Säuglingen und Kleinkindern reagieren, reguliert gravierend deren Gefühlsleben. Sie bestimmt, ob es eine eher positive oder eher negative Richtung nimmt und wie die Kinder ihre Gefühlszustände ausdrücken können. Auf welchen Wegen aber kommen kulturelle Einflüsse in die Gefühlsregulation hinein? Eine Gruppe um die Konstanzer Entwicklungspsychologin Gisela Tromsdorf hat diesen Vorgang in einer kulturvergleichenden Studie untersucht. Wie gehen japanische und deutsche Mütter mit kindlichem Ärger um? Manfred Holodinski von der Universität Bielefeld fasst das Ergebnis zusammen. Also zum Beispiel ist es bei uns so, dass wenn Sie am Anfang eher dieses Weinen haben, dass wir geneigt sind, sehr früh unseren Kindern eigenen Willen zu unterstellen. Das heißt, wenn er nicht so will, wie er ist, dass wir dann sagen, oh, der ist aber ärgerlich hier und er will das, und dass wir also sehr stark auf diesen Ärgeraspekt abzielen. Und das führt natürlich dazu, dass man dann auch diesen Ärgeraspekt sehr heraushebt. Dass sie auch merken, aha, mit dem Ärgerausdruck kann man auch was erreichen. Während das zum Beispiel in anderen Kulturen, in Japan so ist, dass man dort mit diesen sehr starken Anteilen und Ärger eher so umgeht, dass man sagt, ach na ja, ist noch klein, es kann nichts dafür, also eher sehr großmütterlich umgeht und auch gar nicht groß in den eigenen Ausdrucksformen spiegelt. Und es dann dazu führt, dass diese Kinder nach wie vor eher so mit Distress, mit Weinen reagieren. Deutsche Gefühlserziehung begünstigt also eher eine Ärgerkultur. Deutsche Kinder lernen früh, ihren Willen und ihren Ärger auszudrücken. Der japanische Umgang mit kindlichem Ärger dagegen orientiert sich eher an einer Kultur der mitfühlenden Gelassenheit. Mit positiven Folgen, wie Gisela Tromsdorf feststellt. zeigt sich, dass Aggressivität in Japan so wenig ausgeprägt ist, jedenfalls im Kindes- und Jugendalter. Die Kultur ist nicht ganz homogen natürlich und nicht alle japanischen Mütter sind gleich und sicherlich gibt es da auch regionale Unterschiede, aber es gibt sozusagen ein generelles Verständnis, wie man mit Emotionen umgeht. So entstehen im Wechselspiel zwischen Kindern und Eltern bestimmte Gefühlskulturen, in denen der Ausdruck verschiedener Emotionen unterschiedlich stark gefördert wird. Je älter die Kinder werden, desto besser beherrschen sie dann den Ausdruck ihrer Emotionen. Und sie entwickeln ihr Repertoire natürlich weiter. Um das 8. Lebensjahr herum geschieht dann ein einschneidender Wandel. Die Gefühlsregulation wandert grundsätzlich nach innen. Ein Team um Manfred Holodinski in Bielefeld stellte einen Süßigkeitenautomaten auf. Aber der hatte seine Tücken. Aus wissenschaftlichen Gründen. Kinder verschiedenen Alters durften Münzen hineinwerfen und es kamen kleine bunte Schachteln heraus. In einigen dieser Schachteln waren Leckereien, in anderen aber war gar nichts drin. Die Wissenschaftler interessierte, wie gehen Kinder von 3 bis 8 Jahren mit ihrer Freude und ihrem Ärger um? Natürlich gaben die kleineren Kinder ihren Emotionen lautstark Ausdruck. Bis zum 3. oder 5. Lebensjahr suchten sie sich Ansprechpartner dafür. Kinder zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr dagegen schimpften oder jubelten auch schon mal alleine vor sich hin. Aber noch ließen sie ihren Emotionen freien Raum. Dass der Ausdruck dann allmählich verschwindet, das haben wir dann erst von 6 bis 8 bis 10 gefunden. Das kommt wohl erst danach, dass man eigentlich erst ein gewisses Zutrauen braucht, seine Emotionen regulieren zu können. Und dann scheint das wie so ein Gewohnheitseffekt zu sein, dass die Kinder wohl, so interpretieren wir das, ihr Gefühl deutlich spüren und es dann nicht mehr so in den Ausdruck bringen. Um das 8. Lebensjahr herum sind die Kinder also sozusagen in der Selbstregulation ihrer Emotionen selbstständig geworden. Sie haben nun genug eigene Erfahrungen mit ihnen gesammelt, sodass sie sie nicht mehr unkontrolliert herauslassen müssen, sondern innerlich mit ihnen umgehen können. Sie beginnen zum Beispiel, Selbstgespräche zu führen. Was bedeutet das für mich? Wie soll ich das bewerten? Wie kann ich darauf reagieren? Was soll ich tun? Das Kind hat nun, angeleitet durch Erziehung und andere kulturelle Einflüsse, ein persönlich erlebtes emotionales Universum ausgebildet. Es verfügt über eine eigene innere Gefühlswelt, mit der es sich auseinandersetzen kann. Auf dieser Stufe der Entwicklung taucht dann aber eine neue, ganz grundsätzliche Frage für die Wissenschaft auf. Wie weit kann der Mensch seine Gefühle tatsächlich über sein Bewusstsein regulieren? Lässt sich mit rationalen Methoden mehr als nur der oberflächliche Ausdruck der Gefühle kontrollieren? Oder behalten die Gefühle nicht doch irgendwie das letzte Wort? Wir müssen davon ausgehen, dass Gefühle nur der subjektive Ausdruck der Aktivität des zentralen Bewertungssystems in unserem Gehirn sind, das wir limbische System nennen. Und die wahrnehmungsmäßige kognitive Gestaltung der Umwelt, die geht nicht ohne ständige Bewertung durch das limbische System. Das heißt, Kognition, kognitive Leistungen einschließlich Denken, Bewusstsein sind nicht ohne limbische System und damit ohne Gefühl möglich. Und daraus verbietet sich auch überhaupt eine strikte Trennung zwischen Gefühl und Kognition. Gerhard Roth, Neurobiologe von der Universität Bremen, ist ein streitbarer Geist. Er hat in letzter Zeit für öffentliche Aufregung gesorgt, weil er den freien Willen als Illusion bezeichnete. Seit mehreren Jahren vertritt er auch eine radikale Theorie über die Einheit von Fühlen und Denken. Seiner Meinung nach sitzen wir nämlich bereits einer Illusion auf, wenn wir meinen, wir seien der rationale Kontrolleur unseres Gefühlslebens. Eher sei das Gegenteil der Fall. Alles, was in den rationalen und kognitiven Teilen des Gehirns bearbeitet wird, müsse auch in den Gefühlszentren des limbischen Systems bewertet und akzeptiert werden. Wobei vom limbischen System aus mehr Nervenverbindungen zu den rationalen Zentren des Stirnhirns gehen als umgekehrt. Daher seien die limbischen Gefühlszentren einflussreicher als die kognitiven Areale. Die Gefühle regulieren demnach den Verstand, selbst wenn wir meinen, rational zu handeln. Tatsächlich bestreitet heute kaum ein Neurobiologe mehr, dass Denken und Fühlen eng miteinander zusammenhängen. Auch Henrik Walter, Professor für biologische Psychiatrie an der Universität Frankfurt am Main, ist dieser Auffassung. Er spricht bisweilen sogar vom Menschen als einem Animal emotionale statt von einem Animal rationale, von einem emotionalen statt einem rationalen Tier. Trotzdem hält er Gerhard Roths Sicht von der eindeutigen Führungsposition des limbischen Systems für zu einseitig. Also wo nun mehr oder weniger Fasern sind, das ist kein gutes Argument dafür, was führt. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass es sozusagen Stufen der Informationsverarbeitung gibt und dass die emotionalen Systeme rasch und automatisch funktionieren, bevor die anderen überhaupt eine Chance haben zu reagieren. Insofern sind sie tatsächlich, was die Wahrnehmung und Einschätzung angeht, erstmal primär, aber werden dann durch die etwas komplexeren Systeme beeinflusst. Henrik Walter hat das Wechselspiel zwischen Emotion und Kognition selbst experimentell untersucht. Sein Team kündigte Versuchspersonen an, dass sie gleich ein Bild mit einem unangenehmen emotionalen Inhalt sehen würden. Dann wartete das Team noch eine Weile, bevor es das Bild tatsächlich präsentierte. Dabei beobachteten die Forscher mit dem bildgebenden Verfahren der Kernspintomographie bestimmte Hirnareale, die Amygdala, die zum limbischen System gehört, und vor allem für Furcht, aber auch für eine Reihe anderer Emotionen zuständig ist. Zwei Gebiete des präfrontalen Kortex, des vorderen Stirnhirns, den sogenannten ventrolateralen Bereich, der unten im Stirnhirn liegt und Hirnprozesse hemmen kann. Und den weiter oben gelegenen dorsolateralen Bereich. Er liegt der Fähigkeit zugrunde, Informationen, die im Arbeitsspeicher des Gehirns abgelegt sind, bewusst zu reflektieren und zu steuern. Die Resultate des Experiments? Allein die Ankündigung eines negativen Bildes ruft schon Aktivität in der Amygdala hervor. Aber nicht nur in der Amygdala, sondern auch im präfrontalen Kortex. Wenn das Bild dann gezeigt wird, dann reagieren die zwei verschiedenen Anteile des präfrontalen Kortex auch auf dieses Bild, und zwar in verschiedener Weise. Nämlich so, dass zuerst der ventrolaterale Teil, also der unten gelegene Teil, anspringt und dann seine Aktivität wieder absinkt, während der weiter oben gelegene, der dorsolaterale Anteil, den man mit höheren kognitiven Prozessen in Verbindung bringt, etwas später erst anspringt und dann aber auch länger sozusagen aktiv bleibt. Wenn man auf einen negativen Reiz wartet, beginnen sich also nicht nur entsprechende Gefühlsregionen des Gehirns, sondern auch rationale Regionen darauf vorzubereiten. Ist der Reiz da, dann setzen zunächst hemmende Einflüsse aus dem Stirnhirn ein. Und wenn deren Wirkung verpufft ist, versucht das Stirnhirn, die noch vorhandenen emotionalen Impulse nachträglich zu bearbeiten, indem es sie bewusst macht. Regulation der Gefühle heißt demnach, das Emotionssystem des Gehirns ist angeworfen und parallel dazu arbeiten sich verschiedene kognitive Strategien nacheinander daran ab. Wenn die Emotion nicht gehemmt werden kann, versucht das Zentralnervensystem, ihm zumindest eine rationalere Gestalt zu verleihen. Und das passiert offenbar nicht nur, wenn man, wie im Experiment von Henrik Walter, schon darauf vorbereitet ist, dass emotionale Reize auf einen eindringen. Für Martin Peper, Professor für klinische Neuropsychologie an der Universität Freiburg, haben das Studien der letzten Jahre klar gezeigt. Es gibt bildgebende Verfahren, anhand denen man festgestellt hat, dass ein umgekehrtes, ein reziprokes Verhältnis zwischen dem Stoffwechsel im Bereich der Amygdala, also diesem Emotionszentrum einerseits, und den frontalen Strukturen andererseits existiert. Das heißt, es könnte sein, dass wenn die Aktivität im Bereich des Stirnhirns zunimmt, durch welche Prozesse auch immer, Arbeitsgedächtnisprozesse, durch Konzeptualisierungsvorgänge, dass anschließend eben die Aktivierung im Bereich der Emotionszentren zurückgeht. Ahmad Hariri von der Universität Pittsburgh etwa zeigte Versuchspersonen Fotografien von traurigen, ärgerlichen oder ängstlichen Gesichtern. Zuerst ließ er die Gesichter einfach nur auf die Probanden wirken. Dann sollten sie die wahrgenommene Emotion aktiv benennen. Was ist das für eine Emotion? Wie wirkt sie, warum, auf mich? Und allein dadurch, dass sie die Emotion bezeichneten und einordneten, konnten sie die Aktivität ihrer Amygdala vermindern. Ähnliches fand Kevin Ochsner von der Stanford-Universität. Als er Versuchspersonen im Kernspintomographen aufforderte, unangenehme emotionale Bilder bewusst zu analysieren und rational zu bewerten, wurden verschiedene Teile des präfrontalen Kortex stärker aktiv. Gleichzeitig reduzierte sich die Tätigkeit der Amygdala und eines anderen für Emotionen zuständigen Areals im unteren Teil des Stirnhirns. Erst kürzlich kündigte eine Forschergruppe am University College London freiwilligen Probanden an, dass sie wahrscheinlich demnächst einen schmerzhaften elektrischen Schlag erhalten werden. Dabei zeigte sich, wenn sich die Versuchspersonen durch gezielte Fantasiearbeit ablenkten, schwächte sich die Tätigkeit von Hirnregionen ab, die die emotionale Relevanz von Reizen einschätzen. Parallel dazu gingen nachweislich solche Körperreaktionen zurück, die mit Angst und Schmerzerwartung verbunden sind. Offenbar findet bei der Regulation der Emotionen im Gehirn ein regelrechter Kampf um Einflusszonen statt. Die emotionalen Areale halten das Terrain besetzt. Durch gezielte Aufmerksamkeit, sprachliche und gedankliche Auseinandersetzung mit den erlebten Gefühlen versucht dann der Verstand, die emotionalen Areale herunterzuregulieren und an Boden zu gewinnen. Der Ausgang dieses Kampfes ist, wie man weiß, nicht immer ganz eindeutig, aber chancenlos ist das rationale Bewusstsein nicht. Wann aber kann man die Regulation der Gefühle eigentlich wirklich vernünftig oder rational nennen? Ein breit akzeptiertes Kriterium heißt, wenn sie den Menschen gut tut und sie nicht krank macht. Aber wann tritt das ein? Wenn die Regulationstechniken den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen gehorchen? Oder wenn sie fixen kulturellen Deutungsmustern entsprechen, wie sie die Göttinger Ethnologin Birgit Röttger-Rössler in Indonesien untersucht hat? Zum Beispiel in der Gesellschaft, in der ich einen großen Teil meiner Forschung gemacht habe, in Südsulawesi bei den Makassar, ist Wut eigentlich sehr positiv evaluiert. Es zeigt sich ganz deutlich im Vokabular. Also es gibt nur in der Alltagssprache über 60 Begriffe unterschiedlicher Formen der Wut, des Ärgers, des Zornes. Wenn man versucht, diese Begriffe zu übersetzen, das wäre bei uns immer nur Wut, Wut, Wut, Wut. Also müsste man es wörtlich übersetzen und dann kämen da so sonderbare Gebilde heraus wie die gerechtfertigte Wut eines hochstehenden alten Mannes im Zustand einer Beleidigung durch einen Jüngeren. Das Volk der Makassar ist kollektivistisch organisiert, das heißt, das Individuum gilt wenig. Es hat sich nach vorgegebenen kulturellen Verhaltensmustern zu richten. Das gibt dem emotionalen Zusammenleben eine klare Kontur, engt aber auch die Reaktionsmöglichkeiten des Einzelnen ein. Im Unterschied dazu ist der Einzelne in den individualisierten Gesellschaften des Westens freier in seinem emotionalen Verhalten. Er kann mit den erlernten Ausdrucksmustern der Gefühle flexibler umgehen. Der individualistische Weg des Westens ist besser für Geist und Körper, sprich, er ist gesünder. So lautet eine alte, in der psychosomatischen Medizin etablierte These. In kollektivistischen Kulturen dagegen würden die individuellen Gefühle so stark unterdrückt, dass die Menschen somatisieren. Ihre vergewaltigten Gefühle wandeln sich in körperliche Symptome und Krankheiten um. Unabhängig von der Forschergruppe am Bielefelder CIF überprüfte ein Team um den Medizinpsychologen Harald C. Trauer am Universitätsklinikum Ulm diese These in den letzten Jahren noch einmal neu. Über 500 Versuchspersonen aus 29 Ländern mit unterschiedlichsten Kulturen wurden gezielt über ihre emotionalen Leitstrategien befragt. Außerdem wertete man ihre Krankheitsdaten aus. Mit dem Ergebnis, dass sich die vor 20 bis 30 Jahren entwickelte alte Theorie nicht mehr so klar bestätigen ließ. Das liegt daran, dass wir eine sehr moderne oder sehr junge Stichprobe gehabt haben und möglicherweise findet doch eine Art von kultureller Globalisierung statt. Und was wir finden, ist, dass Menschen, die jetzt ganz klar individualistisch sind oder ganz klar kollektivistisch sind, eher wenig Somatisierungstendenz haben, während die untersuchten Personen, die sowohl individualistisch sind wie kollektivistisch, dass die eine starke Tendenz zur Somatisierung haben. Also man könnte sagen, also wenn ein junger Mensch, der sozusagen aus einem kollektivistischen Kultur kommt, aber jetzt gesellschaftliche Werte übernimmt, die eher seine Individualismuskompetenz herausfordern, also sich selber immer aufs Neue definieren, nicht sagen zu können, ja, mein Gefühl hängt damit zusammen, dass ich eine Norm des Kollektivs verletzt habe, sondern diese Individualismus zusätzlich zu den alten Normen mit übernehme, dass dann die Somatisierungstendenz sehr hoch ist. Wir haben das dann Neoteric Estrangement genannt, also eine neuerungssüchtige Entfremdung. Eine feste Verankerung in kollektiven Gefühlskulturen muss die Menschen also nicht häufiger krank machen als eine individualistische Gefühlsregulation. Schädlich ist dagegen, wenn jemand zwischen beiden Strategien gefangen ist. Aber wenn man, wie im Westen, die individuelle Strategie verfolgt, was kann dann ins Abseits führen? Im Grunde gilt die altbekannte Faustregel, bewusstes Benennen und Reflektieren ist besser als der Versuch, Gefühle wegzudrücken und zu hemmen. Vor allem eine Studie an Homosexuellen hat das belegt. Man hat bei diesen Personen unterschieden im Hinblick auf ihr Outing. Also in welchem Ausmaß ihre Freunde, Kollegen, Verwandten von ihrer sexuellen Neigung wussten. Und nun zeigte sich in dieser Untersuchung, dass je weniger sich diese Personen geoutet hatten, also desto weniger expressiv sie waren im Hinblick auf diese sexuelle Präferenz, desto größer war ihr Krankheitsrisiko. Und zwar bei allen Infektionserkrankungen und auch bei Karzinomerkrankungen. Also man kann sagen, es gibt hier einen generellen Einfluss auf das Immunsystem. Allerdings bedeutet das nicht, dass eine einfache Beziehung zwischen Gefühlsunterdrückung und Krankheit besteht. Erst wenn jemand sehr vulnerabel, also verletzlich und physisch anfällig ist und die Gefühlsunterdrückung lange anhält, besteht die Gefahr, psychosomatisch krank zu werden. Auch kommt es, so weiß man inzwischen, ganz auf das Gefühl an, das unterdrückt wird. Stress ist eben nicht gleich Stress. Allerdings, wenn man jetzt erwartet, dass also sich Ärger von Angst, von Ekel, von Überraschung jetzt in einer leicht benennbaren Weise unterscheidet. Also bei dem einen geht die Herzrate rauf, beim anderen runter, bei dem passiert auf der Haut das. So einfach ist es einfach nicht gelagert, sondern es gibt ganz spezifische Muster, die sich nur in auch komplizierten mathematischen Modellen dann in ihrer Unterschiedlichkeit nachweisen lassen. Auf dieser sehr differenzierten und sorgfältigen Analyseebene ist das akzeptiert. Nur es ist auch nicht so einfach anwendbar. Also man kann jetzt nicht also dem Hausarzt oder auch dem Facharzt jetzt so einen Indikator an die Hand geben und sagen, jetzt pass mal auf, ob da nun der Herzschlag rauf oder runter geht und das dann weißt du, ob jemand also vulnerabel ist für psychosomatische Erkrankungen. So einfach ist es leider nicht. Die Forschung zur Gefühlsregulation und deren gesundheitlichen Folgen zeigt daher, auch wissenschaftlich gesehen, lassen sich Gefühle nur schwer zähmen, sprich in einfache, begriffliche Raster und Handlungsempfehlungen zwängen. Die interdisziplinäre Forschung auf diesem Gebiet ist allerdings noch sehr jung und wird sich sicherlich noch verfeinern. Im Grunde aber wird wohl jeder Einzelne in unserer Kultur sein ganz individuelles emotionales Wohlfühlprogramm entwickeln müssen. Der widerspenstigen Zähmung. Forschungen zur Regulation der Gefühle. Eine Sendung von Martin Hubert. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Uli Blumenthal.